wissen Sie, dass man mich beobachtet?« fragte Raskolnikow und blickte ihn forschend an. »Nein, ich weiß nichts davon«, antwortete Svidrigailow wie verwundert. »Nun, dann lassen wir meine Person aus dem Spiel«, brummte Raskolnikow mit verdüstertem Gesicht. »Gut, lassen wir Sie aus dem Spiel. Sagen Sie mir lieber, wenn Sie hier regelmäßig zu trinken pflegen und mir selbst diesen Ort zweimal genannt haben, damit ich hierher zu Ihnen käme, warum versteckten Sie sich dann und wollten weggehen, als ich Sie von der Straße aus am Fenster sah? Ich habe es sehr wohl bemerkt.« »Warum lagen Sie auf Ihrem Sofa mit geschlossenen Augen und stellten sich schlafend, während Sie doch gar nicht schliefen, als ich damals bei Ihnen auf der Schwelle stand? Ich habe es auch sehr wohl bemerkt.« »Ich konnte meine Gründe haben. Das wissen Sie doch.« »Auch ich konnte meine Gründe haben, obwohl Sie diese Gründe nicht erfahren werden.« Raskolnikow setzte den rechten Ellenbogen auf den Tisch, stützte mit den Fingern der rechten Hand sein Kinn und schaute unverwandt Svidrigailow an. Er betrachtete eine ganze Weile aufmerksam sein Gesicht, das ihn auch früher immer betroffen gemacht hatte. Es war ein seltsam auffallendes Gesicht, das einer Maske zu gleichen schien. Weiß, rotwangig, mit roten, purpurroten Lippen, mit einem hellblonden Bart und dichtem, hellblondem Haar. Die Augen waren auffallend blau und ihr Blick irgendwie schwer und starr. Es lag etwas äußerst Unangenehmes in diesem hübschen und für sein Alter viel zu jugendlichen Gesicht. Svidrigailows Kleidung war elegant, leicht, sommerlich. Besonders elegant war seine Wäsche. Am Ringfinger trug er einen großen Ring mit einem kostbaren Stein. »Ja, soll ich mich denn auch noch mit Ihnen herumärgern?« sagte Raskolnikow plötzlich, mit Ungeduld geradewegs auf sein Ziel losgehend. »Obgleich Sie vielleicht der gefährlichste Mensch sind, wenn Sie Lust bekommen sollten, mir zu schaden. Aber ich will mich nicht mehr verstellen und Komödie spielen. Ich will Ihnen gleich zeigen, dass ich keineswegs so großen Wert auf meine Person lege, wie Sie wahrscheinlich annehmen. Hören Sie also. Ich bin gekommen, Ihnen offen zu erklären. Sollten Sie an Ihrer früheren Absicht gegenüber meiner Schwester festhalten und sollten Sie in diesem Zusammenhang daran denken, irgendetwas von dem, was Sie in der letzten Zeit erfahren haben, gegen mich zu benutzen, so werde ich Sie töten, noch bevor man mich ins Gefängnis bringt. Ich gebe Ihnen mein Wort. Sie wissen, dass ich dazu imstande bin. Zweitens, wenn Sie mir irgendetwas zu sagen haben, denn es schien mir die ganze Zeit, als wollten Sie mir etwas mitteilen, dann tun Sie es schnell, denn die Zeit ist kostbar. Und vielleicht wird es sehr bald schon zu spät sein.«